haben die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft außer der Achtung und dem Gehorsam gegen die von der Obrigkeit auferlegten Gesetze noch andere Pflichten, müssen auch einträchtig leben, ist dann heißt, sich gegenseitig unterstützen, ein jeder mit seinen Mitteln und Kräften, damit die Gesellschaft rechtschaffen, friedlich und zum gemeinsamen Vorteil geordnet sei. Das Ziel ist eben das Problem, das vorgegebene Ziel. Die Parteiendemokratie hat das einzige Ziel, dass die Parteien gut leben und die dazugehören. Wie man gesagt in Österreich, das ist auch immer noch so, Vetterwirtschaft, Parteienwirtschaft. Und das Allgemeinwohl, das wirkliche Gemeinwohl, bleibt dabei auf der Strecke. Die Rechtschaffenheit der Menschen, ja. Korruption ist eben eine der Grundlagen dieser Regierungsform, in dem eben die Parteimitglieder, bei den Kommunisten oder was einfach, das ist nur eine einzige Partei gegeben, sonst gibt es mehrere, gibt es mehr zum Umstreiten und zum Auspokern. Jedenfalls die Rechtschaffenheit bleibt dabei auf der Strecke. Dass der was wert ist, auch moralisch was wert ist, dass der das Sagen hat, dass der anschafft, was zu tun und zu lassen ist, sollte nicht der Fall. Gewisse Notlage da war, direkt nach dem Krieg, die halbe Besatzung durch die Russen und technisch gesehen, theoretisch gesehen auch durch die anderen Besatzungsmächte. Ja. Da hat man auch gewusst, dass man gescheite Leute braucht, gescheite Anführer, die also was zustande bringen, die auch was wert sind. Leopold Fiegel, Julius Raab, das waren Katholiken, gestandene Katholiken, die haben auch einen Rosenkranz gebetet, sie nicht mit versteckt. Ja. Weil ich meine Notlage da war, weil man keiner gewollt hat, dass man unter dem Joch des Kommunismus bleibt, dem Einfluss der Russen auch schon über Kommunisten, aber nun, KPÖ hat es dann zumindest nichts mehr gebracht, zum Glück, auch danach nicht mehr. Aber sobald diese Notlage weg war, also im Staatsvertrag und sehr bald danach, der Wiederaufbau dann schon bald Schwung gekommen ist, beziehungsweise auch bald abgeschlossen war, da ist mit der bürgerlichen Gesellschaft rasant bergab gegangen. Übrig geblieben sind nur die Nachteile dieser ziemlich dummen Staatsform, dieser Parteiendemokratie. So ist es halt. Das interessiert keiner mehr, wie gesagt, das weiß keiner mehr, wie es anders sein könnte und sollte. Also die Rechtschaffenheit, die Tugendhaftigkeit, der Friede, soll damit die Gesellschaft friedlich, geordnet sei, eine Ordnung da sein, eine Ruhe. Wie gesagt, dieses ständige Streiten zwischen diesen künstlichen Blöcken, die die politischen Parteien, Fraktionen sind, es führt zu keinem Frieden. Ja. Weil inzwischen ist ja, muss ich den Zusammenhang stellen, die ganze Corona-Krise, die haben ja was machen müssen, weil mit der Demokratie, mit der Wahldemokratie, Parteiendemokratie, das war am Ende. Da habe ich schon seit 2-3 Jahren immer wieder auch gesagt, sie vorexerziert in Europa und anderswo, Amerika sowieso, da haben wir immer nur 2 Parteien gehabt, wo keiner weiß, wo der Unterschied besteht. Aber jeder ist sehr überzeugt, auf der einen oder anderen Seite, also rein künstlich, diese Dialektik, eine schlechte Dialektik wird aufrechterhalten und gepflogen. Es ist kein Friede da im Land. Die Wahlen waren überall, zuletzt in den letzten Jahren, immer mehr, 50-50, ja, im Kopf beim Bundespräsidenten und die anderen haben es angefochten, jetzt haben wir wieder wählen müssen, weil es eben so knapp war. Man gemerkt hat, ja, da und dort ist sicher geschummelt worden, hat es nicht gestimmt, und gleich wieder wählen müssen. Ja, sehr ursprünglich vom Bundespräsidenten. Israel hat über ein Jahr lang keine Regierung gehabt. Die Belgier, glaube ich, waren im Weltrekord bis jetzt. Über 18 Monate haben die keine Regierung gehabt, vor 2-3 Jahren, bis dann wieder eine zusammengebracht haben. So zwei Nationalitäten, die immer miteinander streiten, und so weiter und so fort. Also, Letzten kein Friede da. Und zum gemeinsamen Vorteil soll alles geordnet sein fürs Gemeinwohl, damit es allen gut geht, damit jeder, der nur irgendwie will, sein Seelenheil wirken kann. Aber um das geht es ja schon lange nicht mehr. Wie gesagt, im Letzten ist das Gemeinwohl ersetzt, das wahre Gemeinwohl ersetzt durch den Mammon, durch das Geld und den, der dahinter steht. Das Geld ist vom Teufel, das wird so. Könnt es auch gut gebrauchen, wie auch alles andere. Meistens wird es schlecht gebraucht, und so wie es geworden ist über die letzten Jahrhunderte, ist das Geld eben ein Teufelszeug, im Wesentlichen Schuldgeld. Und jetzt geht wieder mal nichts mehr. Es muss wieder mal anders werden, mit viel Getöse und Gekrache und mehr als ein paar blauen Augen. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls, das ist die Theorie in einer christlichen, vernünftigen Gesellschaft, nicht einmal christlichen, auch sonst selbst eine heidnische Gesellschaft da wäre, aber es wären immer noch die Grundlagen, ja, weil man als Christ eben sehen muss, das wahre Ziel, für das der liebe Gott uns geschaffen hat. Aber wenn man bei den Römern schaut, auch die Besten von den Römern, der Cicero und so weiter, Seneca, die Politiker waren, aber auch Philosophen und bis zu einem gewissen Grad anständige Menschen, haben alle gewusst, dass die Tugendhaftigkeit, dass die Rechtschaffenheit, der Friede und das Gemeinwohl für die Gesellschaft unerlässlich sind. Ja. Heute, wie gesagt, durch eine Vielzahl von Umständen, durch einen sehr bösen Willen derer, die Menschheit neu schaffen wollen, anders als Gott sie geschaffen hat, kennt sich ja keiner mehr aus, weil es keiner mehr wo oben und unten ist, und so geht es alles in die Brüche und Baden. Weil es auch nicht anders sein kann. Also, kurze Besprechung im vierten Gebot.